Einatmen einer Richtungskraft, Ausatmen und Willensaussendung rundum. In unserer Umwelthohlkugel, die ja unendlich ist, aber durch nahe Dinge teilweise in einem großen Winkel in irgendeiner Entfernung stellenweise ausgefüllt ist, erhalten durch diese ausfüllenden Dinge und durch die Körper im Himmelsraume wie durch die Bewegungen von der Erde aus gesehen im Sternenraume gewisse Richtungen einen besonderen Wert. Auf die aus diesen verschiedenen Richtungen ankommenden Umweltwirkungen reagieren wir in verschiedener Weise. Schöpfen wir ein schon gerichtetes Empfinden, wenn wir wiederholt oder instinktiv aus dieser oder einer bestimmten Richtung vorzugsweise einatmen. Verstärkung der besonderen Wirkung tritt ein, wenn wir diese Atmung dann bewusst vornehmen. Noch mehr verstärkt wird die Wirkung, wenn wir aus dieser bestimmten Richtung in der Runenübung raffen. Die Raffübung wird später erklärt werden. Durch die Raffübung wird im Sinne der Richtungswerte außerdem der besondere Wert des besonderen Richtungseinflusses vermehrt und verstärkt. Wir fassen kurz zusammen. Bewusstes Einatmen im Hinblick auf eine bestimmte Richtung verstärkt, wenn aus dieser Richtung ein besonderer Einfluss kommt, die Kraft dieses Einflusses. Die einströmende Kraft kann vermehrt werden, wenn gewisse Runenübungen, unter anderem Raffübungen, vorgenommen werden. Die aufgenommene Richtungskraft kannst du nun zur Schaffung einer dich umgebenden Kraftkugel, deren Mittelpunkt du bist, verwenden. Du tust das, indem du diese aus einer Richtung aufgenommene Richtungskraft immer wieder um dich, Kugelschicht um Kugelschicht aufstapelst, umfügst. Du stellst dir vor, dass diese Kraft nun von dir ständig abpulst, aber nie verzehrt wird. Du schaffst somit um dich ein bestimmtes Feld. Die dazu guten Runenübungen werden dir noch vorgelegt werden. Du kannst die Richtungskraft auch verwenden, um einen mehr oder minder großen Kreis um dich zu bilden. Weiter kannst du diese Richtungskraft spiralig um dich legen. Auch wie das in der Praxis der Runenübungen erfolgt, wird dir noch erklärt werden. Einatmen einer Richtungskraft und Willensaussendung in eine bestimmte Richtung. Nun kommen wir zur Aussendung einer Richtungskraft in dieselbe oder eine andere Richtung. Das erste Verfahren ist oft so, dass ich, wenn ich in Not und Gefahr bin oder eine Frage-Antwort erheischt, zuerst in eine bestimmte Richtung ausatme, dann eine Minute warte und dann aus derselben Richtung Antwort, Kraft und rechten Weg erhalte. Verstärkt wird die Erfolgsmöglichkeit durch entsprechende Runenübungen. Das andere Verfahren ist das des Wechsels zwischen Einsaugen und Ausstoßen, um eine dauernde Verbindung mit der bestimmten Kraftquelle, die in dieser Richtung ist, zu erhalten. Das dritte Verfahren besteht darin, dass ich Spannungen aus der einen bestimmten Richtung entnehme und an die andere Richtung weitergebe. Ersteres in der Einatmung, das zweite in der Ausatmung. Immer bringen gleichzeitige entsprechende Runenübungen den endlichen Erfolg. Einatmen deiner Schlüssel- und Schutzrune, ihre Verstärkung, ihre Sendung und ihre Wirkung. Die Dinge in deiner Umwelt stellen sich dir vor und sagen, ich bin das und ich bin das. Ebenso gut, als wie du es nun duldest, dass sich die Dinge dir vorstellen und mit ihren Kraftfeldern auf dich wirken, indem du sie einatmest, kannst du auch bewusst in deiner Vorstellung selbst Dinge gestalten, indem du sie dir vorstellst. Du darfst nun nicht meinen, dass die Dinge, die du dir vorstellst, unwirklich seien. Im Gegenteil. Sie sind oft wirklicher, das heißt wirksamer, das heißt Samen der Wirkung in sich tragend, als wie die sogenannten realen Dinge. Ob nun ein Ding, das du in der Vorstellung schufst, wirkt oder ein Ding, das von Naturmächten geschaffen ist, immer wirken die elektrischen Kräfte der Außenflächen und der Maßverhältnisse. Das von dir in der Vorstellung geschaffene Ding wirkt sogar noch stärker, weil es erstens vom bewussten menschlichen Willen geschaffen und zweitens, weil es unsichtbar den Menschen ist, die nicht hellsehend sind, den hellsehenden Menschen und dem Tier aber sichtbar. Also deine Schlüssel- und Schutzrune kannst du unsichtbar wirkend bilden aus strahlender elektrischer Substanz. Du kannst sie aufladen und stärken. Wohin du sie sendest, da strahlt ihre Kraft dein Wollen aus.